Wir nähern uns 3R68222B, klang die Stimme in seinen Ohren. Morley fuhr auf. Danke. Er hob seinen schweren Kopf, um einen Blick auf den Schirm zu werfen. Etwas Massiges war darauf zu sehen. Zuerst erkannte er nicht, was es war. Die Siedlung gewiss nicht. Doch dann wurde ihm mit Entsetzen klar, dass der Schweber zum Gebäude zurückgekehrt war. »Warte«, keuchte er, »nicht landen!« »Aber dies ist 3R68. Ich revidiere die Anweisung. Bring mich zum vorletzten Standort zurück.« Der vorletzte Flug basierte auf manuell eingestellten Daten. Es ist unmöglich, einen manuell eingestellten Kurs zurückzuverfolgen. »Ich verstehe.« Das war zu erwarten gewesen. Er sah, wie das Gebäude auf dem Schirm wieder kleiner wurde. Der Schweber zog eine Warteschleife. »Wie aktiviere ich die Handsteuerung?« »Zuerst betätigen Sie Schalter 10 zur Freigabe des Navigationsinput. Dann sehen Sie die große Kugel. Damit steuern Sie das Schiff. Ich schlage vor, Sie üben erst einmal, bevor ich die Steuerung freigebe.« »Nein, gib sie gleich frei.« Auf dem Schirm sah Morley nun, wie zwei schwarze Punkte von dem Gebäude aufstiegen. »Steuerung ist frei.« Er berührte die Kugel. Der Schweber bäumte sich auf, machte einen Satz und raste dann geradewegs nach unten. »Zurück! Wir fliegen zu steil!« Er drehte die Kugel in die entgegengesetzte Richtung und brachte so einen halbwegs waagrechten Kurs zustande. »Siehst du die beiden Schweber, die mir folgen? Ich muss sie abhängen.« »Sie haben nicht die nötigen Kenntnisse, um dieses Schiff so zu steuern, dass...« »Kannst du es?« »Es stehen eine Reihe von Flugprogrammen zur Auswahl, die Sie abschütteln könnten.« »Wähle eins aus.« Die beiden Verfolger waren nun schon sehr nahe. »Kurs eingegeben, Sir«, meldete die Fluginfo. »Bitte schnallen Sie sich an.« Unbeholfen tastete Morley nach dem Gurt. Und in dem Moment, als er einschnappte, schoss der Schweber auch schon hoch und flog einen perfekten Looping. Dann sauste er in die entgegengesetzte Richtung davon, weit über den Verfolgerschiffen. »Radarkontakt, Sir. Die zwei Schiffe haben uns auf dem Schirm. Ich leite ein neues Ausweichmanöver ein. Wir werden gleich in sehr geringer Höhe fliegen. Erschrecken Sie nicht.« Wie ein Stein stürzte der Schweber nach unten. Morley schloss die Augen. Dann ging das Schiff wieder in Horizontalflug über und schoss im Zickzack knapp über das Gelände hinweg. Plötzlich ertönte ein dumpfer Knall. Entweder schoss eines der Verfolgerschiffe mit einem Geschütz oder es hatte eine Rakete abgefeuert. Erschrocken starrte er auf den Schirm. Wie nahe war der Schuss vorbeigegangen? Nicht weit vor ihm stieg eine schwarze Rauchsäule auf. Wie er befürchtet hatte, hatten sie ihm einen Schuss vor den Bug verpasst. »Gibt es hier irgendwelche Waffen an Bord?«, fragte er die Fluginfo mit heiserer Stimme. »Zur Standardausrüstung gehören 2 A-120-Raketen. Soll ich die Kontrolleinheit anweisen, die Geschosse abzufeuern?« »Ja.« Es war keine leichte Entscheidung. Er würde damit seinen ersten vorsätzlichen Mord begehen. »Raketen abgefeuert«, meldete eine andere Voodoo-Stimme, die direkt vom Hauptsteuerpult kam. »Wollen Sie eine visuelle Bestätigung?« »Ja, er will«, erwiderte Fluginfo. Der Sichtschirm teilte sich in zwei Hälften, und Morley sah aus der jeweiligen Perspektive der beiden Raketen, wie sie auf die Verfolger zurasten. Die erste verfehlte ihr Ziel. Sie schoss vorbei, näherte sich rasch dem Boden und explodierte in einer riesigen Staubwolke. Die zweite jedoch ließ sich von den verzweifelten Ausweichmanövern des Verfolgerschiffes nicht beirren. Sie hielt auf ihr Ziel zu, und dann füllte sich der Schirm mit einem grellweißen Feuerblitz. Sekunden später war das Schiff verschwunden, pulverisiert. Doch dann raste das zweite direkt auf den Schweber zu, immer schneller. Der Pilot wusste, dass Morley alle Raketen abgefeuert hatte, die er besaß, dass er nun völlig wehrlos war. »Haben wir kein Geschütz?«, fragte er hektisch. »Bei einem Schweber der B-Klasse ist es nicht möglich.« »Ja oder nein?« »Nein.« »Keinerlei weitere Bewaffnung?« »Nein.« »Dann muss ich mich ergeben. Lande so schnell wie möglich.« »Ja, Sir.« Wieder schoss der Schweber nach unten und flog parallel zum Boden. Doch nun setzte er langsam zur Landung an. Morley hörte, wie Landeklappen und Fahrgestell ausfuhren. Und dann setzte das Schiff schon mit einem leichten Stoß auf. Und kam zum Stillstand. Kein Laut war zu hören. Morley krümmte sich über die Steuerkonsole und lauschte auf die Geräusche des anderen Schiffes. Er wartete. Stille. »Ist es auch gelandet?«, fragte er schließlich und hob mühsam den Kopf. »Es ist weitergeflogen.« »Warum?« »Ich weiß es nicht. Es entfernt sich immer weiter von uns. Der Sucher registriert es kaum mehr. Pause. Dann. Jetzt ist es außerhalb des Sucherbereichs. Vielleicht hatte es ihre Landung ja nicht bemerkt. Vielleicht hatte der Pilot angenommen, dass sie nur wieder versuchten, dem Radar zu entkommen. Starte wieder, sagte Morley. Irgendwo hier muss eine Siedlung liegen. Flieg erst einmal nach Nordost. Das war die erstbeste Richtung, die ihm einfiel. Ja, Sir. Der Schweber vibrierte und schraubte sich dann in einer weiteren Spirale wieder nach oben. Morley lag seitlich über der Konsole, sodass er den Sichtschirm im Auge behalten konnte. Doch er war überzeugt, dass es ohnehin keinen Sinn hatte. Die Siedlung war klein und diese merkwürdige Landschaft hier gigantisch. Aber was sollte er sonst tun? Zum Gebäude zurückkehren? Er hatte inzwischen eine fast physische Abneigung dagegen entwickelt. Sein einstiger Wunsch, es zu betreten, hatte sich in nichts aufgelöst. Es ist keine Weinhandlung, dachte er. Aber was zum Teufel ist es dann? Er wusste es nicht. Und er hoffte es auch nie zu erfahren. Irgendetwas glänzte dort unten, etwas Metallisches. Benommen stützte er sich auf, und als er auf die Uhr sah, stellte er fest, dass der Schweber bereits seit einer Stunde unterwegs war. »Bin ich eingenickt?«, fragte er sich. Mit zusammengekniffenen Augen blickte er auf den Sichtschirm, um zu erkennen, was den metallischen Reflex verursachte. »Kleine, flache Gebäude. Aluminiumdächer.« »Das ist es«, sagte er. »Soll ich hier landen?« »Ja.« Morley beugte sich aufgeregt vor und starrte auf den Schirm. »Die Siedlung«,